gospel. Heute geht es weiter mit der Predigt, wie Gott redet. I did not even know that. I know the topic will be long, but that it will be so long. I did not even know that. Ich wusste nicht, dass das Thema so lang sein wird. Because the Lord always takes me to the different direction where He knows that His children have problems. Denn der Herr führt mich immer auf verschiedene Wege, wo er weiß, dass seine Kinder gerade einfach Schwierigkeiten oder im Kampf sind. I know when the message is going on, people always ask, is he talking to me or who is talking to? But you are talking. The message is talking to all of us. Vielleicht denkt man sich, wenn ich predige, okay, wen meint sie jetzt? Redet sie jetzt gerade über mich persönlich oder über jemand anderes? Aber die Predigt, die hier mit euch geteilt wird, ist für uns alle. Sie geht an uns alle. You see, and that's why when somebody has problem, I might know that is somebody have it, but I would like to share it, how the Lord always direct me to share it, because it might not be you alone that have the problem. Others might also have it, and they want it, the problem to be solved. Also, wenn jemand ein Problem hat, dann versuche ich das halt auf eine neutrale Weise zu teilen, damit halt auch andere Leute auch davon profitieren, weil vielleicht haben sie gerade das gleiche Problem vor sich. And if the message is going on, please always put yourself in the shoes of, you see it as it's talking to me. Und egal welches Thema ich anspreche, versucht euch immer in diese Lage zu versetzen und einfach zu sehen, dass ihr gerade gemeint seid. It's like when God was speaking to Joseph, he said, a prosperous man. You put yourself in that shoe, that yes, I am the one who was even speaking to them. Genau, wenn du in der Bibel liest, wenn Gott über Josef spricht, dass du dich selbst in diese Lage versetzt und sagst, ja, ich bin diese Person, zu der Christus sagt, dass ich ein wohlhabender Mensch bin. Today we are going to go into our desire. Heute geht es um unsere Wünsche. What we desire and our motive. Was wir uns wünschen und unsere Motive. You see, the motive behind our desire. Das Motiv hinter unseren Wünschen. You see, we desire a lot of things. Wir wünschen uns viele Dinge. That are not of God, that are not from God, but die nicht von Gott sind, aber vom Fleisch. That are not of God, but from Satan. Die nicht von Gott sind, aber vom Teufel. You see, you might not see it as that is from Satan, but vielleicht erkennen wir das nicht. Is not from God. Definitely von Gott from ist, Satan. Wenn es nicht von Gott ist, ist es vom Teufel. There's no third party. Ja, es gibt keine dritte Partei. And Satan always steals from us through our desire. Und der Teufel steht von uns durch unsere Wünsche. He steals a lot through desire. Er steht sehr viel durch unsere Wünsche. You see, if you are hungry, he will come and tell you go and steal food to eat. Wenn du hungrig bist, because yes, that's your desire. Wird dir sagen, geh und stehle Essen, damit du satt wirst. You see, you know when Jesus was, he was tempted. You see, als he Jesus was versucht hungry. Wurde. The Bible said he was hungry. Jesus war hungrig. After 40 days. Nach 40 Tagen. And Satan said, turn the stone to bread. Und der Teufel hat zu ihm gesagt, verwandle diesen Stein in Brot. And that's why once you don't desire things, wenn du die Dinge nicht wünschst, gibt es keine Versuchung. You see, if you don't want to be tempted, wenn du nicht versucht werden willst, you see, don't desire things, dann wünsch dir Sachen nicht. You see, once you desire things, Satan now he has power. Hat der Teufel Kraft, to come in. Gibst ihm diese Kraft, um reinzukommen. Satan always steals from us through our desire. Der Teufel steht von uns durch unsere Wünsche. We go into this and see what the scripture will tell us about all this. Pray to desire what God desires. Bete dir das zu wünschen, was Gott sich wünscht. You see, because to be born again, you can be born again and desire evil things. Du kannst wiedergeboren sein, aber dir trotzdem bösartige Dinge wünschen. You see, you can be born again and be filled with the Holy Spirit, but your desire is just Satan. Wiedergeboren sein, selbst die Taufe des Heiligen Geistes haben, aber trotzdem deine Wünsche teuflisch. Pray to desire what God desires. Bete dir das zu wünschen, was Gott sich wünscht. His desire for you. Seine Wünsche für dich. Satan also has his own desire. Der Teufel hat auch seine eigenen Wünsche. People don't even know that at all. Leute wissen das nicht. If you want anything come, I desire it, I have to have it. Immer wenn etwas kommt, ich habe diesen Wunsch, dieser Wunsch muss erfüllt werden. Always takes learn to taste things to God before you accept it. Aber gewöhne dich daran, Dinge erstmal zu Gott zu bringen, bevor du sie akzeptierst. David, you see, he always inquire of the Lord. Der Herr hat sich immer ist immer zum Herrn, David ist immer zum Herrn gegangen. And we know when he did not inquire, he fell into sin. Als er nicht zum Herrn gegangen ist, ist er gefallen. You see, before sleeping with Bathsheba. Bevor er mit Bathsheba geschlafen hat. And we know what God said. Why did you despise? Why did you despise me? Wir wissen, was Gott dazu gesagt hat. Er hat gesagt, wieso hast du mich verachtet? You see, why do you reject me? Wieso hast du mich verweigert, ignoriert? If you have needed so many wives, I can give them to you. Hättest du mehr Frauen gebraucht, hätte ich dir mehr gegeben. Because all King Saul's wives, they were given to David. Die ganzen Frauen von König Saulus wurden David gegeben. You see, and God gave them to David. Gott hat diese Frauen David gegeben. Obwohl er eigentlich für uns will, dass, er nur, dass wir nur eine Frau haben. For you einen Mann. To know that, you see, that whatever it is, you submit it to him. Deswegen, was immer es ist, übergebe es Gott. You see, God wants enough come to him. Wenn es um ihn geht. The world might even be seeing it as sin, but because you surrender it to him, you submit it to him, he makes what you desire. You see, those things, he makes it overflow for you. The people may even see it as evil. It's like wealth. Wie Reichtum zum Beispiel. You see, money. Wie Geld. You know, when God, the blessing of God is overflow. Der Segen von Gott kommt im Überfluss. When God multiply the food. Als Gott das, or the multitude. Als Gott die Brote vermehrt hat, das Essen vermehrt hat you für see, die Menge. We know that the basket that was remaining. Wir wissen, dass wie viele Körbe, 12 Körbe sind übrig geblieben. Is that not overflow? Das heißt doch Überfluss. The world will say, is that not waste of food? Die Welt will sagen, ist das nicht Essensverschwendung? You see, they may see it as something wasted. Das ist doch Verschwendung. No. That is his demonstration of his power. Das ist you see, abundant. Das ist die Manifestation seiner Kraft, dass er im Überfluss wirkt. He is just telling you that whatever you submit to him. Er sagt einfach, alles, was du mir übergibst, he doesn't want to take anything from you at all. Wird er auch haben. Er will nichts von dir nehmen. You see, sometimes we think he wants to take our money. Manchmal glauben wir, er will unser Geld nehmen. Yes, we can't give one 10 Euro, we can't give 100 Euro, we can't give whatever money. Wir können aber kein Geld geben. You don't know that when it is when you give that you have overflow. Wenn wir geben, dann haben wir den Überfluss. Praise the Lord. Halleluja. Because once you submit it to him, wenn du es ihm übergibst, it is no longer natural. Ist es nicht mehr natürlich. You see, if you're submitting anything to God, alles, was du Gott übergibst, denn er ist ein übernatürlicher Gott. And anything coming from him, alles, was von ihm zurückkommt, because you have surrendered it to him, du hast es ihm gegeben, und wenn es dann von ihm zurückkommt, it's now it's, you see, it's something that is too much. Es ist etwas, was einfach außergewöhnlich ist, was einfach it's mehr like ist. Moses rod, the rod, you see? Wie der Stab von Mose. Just ordinary rod. Es war ein gewöhnlicher Stab. You see, could not bring water from rock. Aber es konnte dann dazu konnte da bewirken, dass aus einem Stein Wasser fließt. You see, could not, you see, they separate the sea. Oder das Meer teilen. For people to walk through. Da die Leute da durchgelaufen just, you see, that is God. Und das ist Gott. And that's why once you submit your money, once you submit it to him. Sein Geld, wenn du das ihm übergibst. And once it's coming. Wenn es dann zurückkommt. When it's no longer the natural. Das ist nicht mehr das Natürliche. But because we don't believe, we find it difficult to believe. Aber uns fällt es schwierig zu glauben. And that is why it's not even happening. Deswegen passiert es because nicht. Because until you believe, es du glaubst, denn ohne Glauben kannst du dem Herrn nicht gefallen. Pray to desire what God desires. Bete dir das zu wünschen, was Gott sich wünscht. His desire for you. Seine Wünsche für dich. Satan also have his own desire. The flesh always desire things. Der Teufel hat auch seine eigenen Wünsche. Das Fleisch wünscht sich ständig was. The flesh is never satisfied. Das Fleisch ist niemals zufrieden. Buy the dress today. Kauf das Kleid heute. 3 days time. In 3 Tagen. The last. It's always the last. Dann schon wieder, okay, das ist das letzte Mal, das letzte Mal, das letzte Mal. Let me, okay. Once I have this, I will not. Wenn ich das habe, dann... The flesh always desire things. Das Fleisch wünscht sich ständig Dinge. Let's go to Isaiah 55. Jesaja 54. 55. It's a popular place. from verse 8. Isaiah 55 from verse 8. Isaiah 55, Vers 8. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways. You see here we have two ways and two thoughts. Wir haben zwei Wege und zwei Gedanken. My thoughts and your thoughts. Meine Gedanken und eure Gedanken sind nicht die gleichen. You see, my own and yours. Meine eigenen und eure. What is are not working. Deshalb die Sachen nicht funktionieren. Yours become mine. Erst wenn deine meine werden. You see, things will never work. Wenn Dinge erst funktionieren können. You see, for my thoughts are not your thoughts. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. That is your desire. Eure Wünsche. What you desire. Das, was du dir wünschst. Is that what God desire for you? Ist es das, was Gott sich für dich wünscht? It might be good. That vielleicht ist es gut. Nobody is questioning it. Keiner stellt das in Frage. Is it, that is good or not? Das ist gut oder that nicht. Is that his thought for you? Aber sind das deine Gedanken is that für dich? His will for ist das sein Wille für dich? Then he said, neither are your ways my ways. Your ways, you are going to have it. Und die Art und Weise, wie du das haben wirst. See, the ways that that desire is going to manifest. Dieser Wunsch sich manifestieren wird. Sometimes he wants it for us, but the way we are going about it is so wrong. Und dann will er das für uns, aber die Art und Weise, wie wir an die Sache rangehen, ist einfach auch falsch. What he wants you to have, what he wants you to do. Was er für dich will, was du tun sollst. There's a way he wants you to go through. Es gibt eine Art und Weise, einen Weg, den du nehmen sollst. Which is so different from the ways of this world. Der anders ist als der Weg dieser Welt. Als er die Kinder Israels erlösen wollte, durch Mose sollte es passieren. Aber Mose dachte, es wird durch eine Schlacht passieren, durch einen Kampf. Ich kann kämpfen, ich kann töten. You know, the natural power. Die natürliche Kraft. I have enough money. Ich habe genug Geld. I have degree upon degree. Ich habe die Position und ich habe auch die I have das Wissen. The natural, I'm a president. I can do anything. Ich bin ein Präsident, ich kann alles tun. He's a jealous God. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Never go to man. Er will nicht, dass dieser Ruhm dem Menschen gehört, sondern ihm allein. And that's why it's so difficult for those, you see, with power to submit to him. Deswegen ist es so schwierig für die Leute, die so viel Macht haben auf dieser Welt, sich Gott zu untergeben. He's not against those that are in power. Er ist nicht gegen diese Menschen, die viel Macht haben. For them, those people to submit to him. Aber diese Leute sich ihm untergeben, das ist, das ist die Sache. He wants everybody. You see, he wants all of us to come to him. Er will, dass wir alle zu ihm kommen und alles durch ihn tun. But will those in power submit to him? Aber wenn die Leute, die an der Macht sind, sich ihm untergeben. We saw with those that are so clever submit to God. That is God that make me pass. Werden die Leute, die so intelligent sind, sich ihm untergeben und sagen, wegen Christus habe ich bestanden. You see, without Jesus, I will not be promoted to the next class. Denn ohne Jesus kann ich nicht versetzt werden. You see, without Jesus, I cannot make it. Ohne Jesus kann ich nichts schaffen. You see, it's not about my degree, it's about Jesus. Es geht nicht somebody, you see, can people say that? Um meinen Abschluss, es geht um Jesus. Können Leute sowas sagen? He was the professor, but we just submit that power to him. Will, so that he not control it, not them controlling it. Er will den Professor dieser Welt, den König dieser Welt oder die Königin, aber werden die sich ihm untergeben, damit sie führt und sie sich nicht selbst führen? God's thought and Satan's thought. Gottes Gedanken und die Gedanken des Teufels. Gott hat seine eigenen Gedanken. Und der Teufel hat auch seine eigenen Gedanken. Gott hat seine eigenen Wege. Und der Teufel hat seine eigenen Wege. Wir sollten den Unterschied kennen. Ich wurde vor vielen Jahren wieder geboren. Aber ich kannte den Unterschied nicht. Ich wusste nicht, dass die Wege von Gott anders sind als die Wege der Menschen. Dass seine Gedanken anders sind. Dass wir so wie denken sollen. Dass wir Dinge so tun, wie sie selbst tut. Davon wusste ich nichts. Ha, ha, ha. And verse 9. Vers 9. For as heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jesaja 55, Vers 9. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. You see, two ways, zwei Wege, two thoughts, zwei Gedanken. And these two, they are so different. Die zwei sind so unterschiedlich. It's not just being born again. Es geht nicht nur darum, wiedergeboren zu sein. Es sind deine Gedanken immer noch von dieser Welt. It's so different. You see, it's not just being born again. Es geht nicht nur darum, wiedergeboren zu sein. Still of this sind deine Wege immer noch von dieser Welt? You see, it's not just being born again. It's your system. You ist dein see? System? Your desires. Deine Wünsche immer noch die Wünsche dieser Welt? And he told us here how different they are. Er hat uns gesagt, wie groß dieser Unterschied ist. The difference between the two. He said, for as the heavens are higher than the earth. Can you touch the ground? Please touch the ground. Kannst du den Boden anfassen? Use your hand to touch the ground. Fass mal den Boden an. Then touch the sky. Can you touch the sky? Versuch mal den Himmel anzufassen. You see how far it is. Ihr seht, wie weit weg das ist. You can jump, you can join, you can... Du kannst springen, du kannst alles tun, was du willst, aber du kannst den Himmel nicht berühren. Und so groß ist dieser Unterschied. You see the two, you see how that... There's nothing, they are not close at all. Sie sind nicht in der Nähe. We think that they are so close. Wir denken, es ist so nah und so gleich. Or they are the same. Sie sind sogar das Gleiche. They are very far from one another. Sie sind sehr weit weg voneinander. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Denn sehen, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. And verse 10 and 11, we will not read it. It just tell you, it's telling you the here the guarantee. The guarantee of his written word. That's what it 10 und 11 lesen wir einfach diese Garantie von Gottes Wort. You see, the guarantee that his word in his word never fails. Dass sein Wort niemals versagt. That is guarantee in his word. Es hat eine Garantie in seinem Wort. That is more, it must accomplish whatever you send it to do. Es muss das tun, wozu es gesandt worden ist. You see, two ways, two thoughts. Zwei two Wege, kingdoms. Zwei Gedanken, see, zwei Königreiche, kingdoms. Zwei Königreiche. See, the kingdom of this world, das Königreich the kingdom dieser Welt of heaven. Und das Königreich des Himmels. Es gibt keinen dritten Teil. Two desires, the desire Wünsche. Of God, the desire die Wünsche of von Gott oder die Wünsche des Teufels. You see, two wills, the will of God. Der Wille Gottes. Or the will of this world. Oder der Wille dieser Welt, der Wille des Teufels. The will of the flesh. Der Wille des Fleisches. You know, Jesus said, things can either be of man or of heaven. Jesus sagt, die Dinge sind entweder vom Menschen oder vom Himmel. Matthäus 21. Matthäus 21:23-25. Amina, can you help us to read it? Okay, you are recording something. Okay. Abato will help us to read. From 23 to 25. 23 bis 25. Und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte und sprachen, in welcher Vollmacht tust du dies und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will ich euch auch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder vom Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? You see here, he said, things can either be from heaven or from man. Dinge sind entweder vom Himmel oder vom Menschen. You see, there is no third. Es gibt keine dritte Partie. From heaven or from man. Vom Himmel oder von Menschen. From the earth. Von der Erde. And in Colossians 1, verse 13. That's good, because we have a lot to cover. Colossians 1, 13. Colossians 1, 13. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Who have delivered us from the powers of darkness. You see, there is power of darkness. Es gibt eine Kraft der Dunkelheit. You see, the power that holds the children of this world. Eine, diese Macht, die die Kinder dieser Welt festhält. In the kingdom of this world, you see, power holds people. There's power. Powers of darkness hold people behind. In dem Königreich dieser Welt werden die Menschen von Kräften der Dunkelheit gehalten. Now we know where the Bible said that the God of this world, Gott, see, der Gott dieser Welt, der Gott vom there System is power dieser Welt. Of this world that is holding people behind. Not only the unsaved. Nicht nur die die Ungläubigen, but also the saved, sondern selbst the die Gläubigen, die Kinder Gottes. You see, in your victory, dein Sieg, in your whatever, you see, your need, you see, what in was du brauchst. You see, whatever, you see, there, you want things God wants you to be. Dinge, die Gott für dich will, wie du sein sollst. And those what, how he wants you to be. The life he came for. Das Leben, für das er gekommen ist. And that he came, you know, he came because of you. Denn er ist für dich gekommen, to die for you. Um für dich zu sterben. So that you cannot live the life that he gave you. Damit er das Leben leben kann, was er dir geschenkt hat. So that you not live that life. Now that the people will not see that life in your life. Damit in you. Leute dieses Leben in dir sehen. And there's power that can hold you behind. Und es gibt eine Kraft, die dich zurückhalten kann. That if you don't cooperate with the Holy Spirit. Wenn du nicht mit dem Heiligen Geist kooperierst, kann diese Kraft dich immer noch oft, zurückhalten, wenn du wiedergeboren even wirst. When you are filled with the Holy Spirit. Wenn du die Taufe des Heiligen Geistes hast. You know how many are filled, born again, filled with the Holy Spirit. Today they don't even know what the Word of God is. Ihr wisst, viele, die wiedergeboren sind, die Taufe des Heiligen Geistes haben, sie haben keine lebendige Beziehung mit Christus, deswegen. They don't have relationship at all. Sie haben keine Beziehung mit ihm. But we are free. Aber wir sind frei. And we are to choose to remain in the kingdom of his dear son. Und wir sollten uns entscheiden, im Königreich seines geliebten Sohnes zu bleiben. You see, you choose to remain in the kingdom of his dear son. Wir entscheiden uns, im Königreich seines geliebten Sohnes zu bleiben. Yeah, he said we have been translated into the kingdom of his son. Wir wurden versetzt in das Königreich seines Sohnes. And in this kingdom, you are to remain there. Und in diesem Königreich sollst du bleiben. Not just visiting there, you remain. Du besuchst dieses Königreich nicht, du bleibst dort drin. Remember what Jesus said in John 15. Erinnert euch an das, was Jesus gesagt hat in Johannes 15. Abide in me. Bleibt am Stamm, bleibt in mir. Without me you can do nothing. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. You choose to remain in du entscheidest dich, in diesem Königreich zu bleiben. I'm 18 years. I cannot do what I want. Es ist nicht, dass du irgendwann volljährig bist und dann tun kannst, was du willst. It is his life, and he knows it more than you. Es ist sein Leben und er kennt sich besser in diesem Leben aus als du selbst. And in Psalm 37. Psalm 37. Psalm 37. Vers 4. Delight yourself also in the Lord, and he shall give thee the desire of your heart. Und hab deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Delight. You see, if you delight yourself in the Lord, wenn du Verlangen nach dem Herrn hast, he changes your desire. Verändert er deine Wünsche. You see, your old desire is no longer your old desire. Deine alten Wünsche sind nicht mehr die Wünsche, die du hast. You see, now changes your desire. Verändert deine Wünsche. If you delight, he said, delight yourself. Until you delight yourself in the Lord, the desire you have is not of God. Bis du dich im Herrn erfreust, werden die Wünsche, die du hast, nicht von Gott sein. You see, until you delight yourself in the Lord. Wenn du dich erfreust im Herrn, wenn du Lust hast am Herrn. These two words, delight yourself. Habe deine Lust am Herrn. In the Lord. And he shall give thee the desire of your heart. It's not without your delighting yourself in him. Es ist nicht ohne sich in ihm zu freuen. You know, we want to do the desire of our heart without delighting ourselves in him. Wir wollen unsere eigenen Wünsche erfüllen, ohne uns in ihm zu erfreuen. You see, the desire, what you want to do. Das, was du tun willst. You see, have you submitted to him? Hast du es ihm übergeben? You allow him to not direct you. Hast du zugelassen, dass Jesus dich leitet? Ist es sein Wille für dich? It covers all areas of our life. Es betrifft jeden Bereich, you know, unseres Lebens. When we talk about we just think it's just job. Wenn wir über den Willen sprechen, denken wir oft, es geht nur um deinen Arbeitsplatz. No, it's everything, all area, so in jedem Bereich, auch Beziehungen. You see, with your birthday celebration, deiner Geburtstagsfeier, deiner Hochzeit. You want to celebrate any marriage at all. You see, is it from him? Does he want you? Ist es von ihm, will er, dass du das so angehst? It's not that I want to satisfy the people. Es geht nicht darum, die Menschen zufriedenzustellen. You know, we want to satisfy people. Wir wollen Menschen zufriedenstellen. Praise the Lord. Hallelujah. Delight yourself also in the Lord, and he shall give thee the desire of your heart. How to reject Satan's desire? Wie wir die Wünsche des Teufels verweigern. See, how do you reject Satan's desire? Wie verweigern wir die Wünsche des Teufels? It's by delighting yourself in the Lord. Indem wir uns im Herrn freuen. You know, there is desire of the flesh. Es gibt einen Wunsch des Fleisches. It might be good, the desire of the flesh. Vielleicht ist der Wunsch vom Fleisch gut. It might be so beautiful. Ist es so wunderschön. We might even say we want to promote Jesus. Wir sagen vielleicht, wir wollen Jesus damit erhöhen. You see, we want to promote him. Wir wollen Jesus damit erhöhen. But is that what you want? Remember, aber he said, das, was er will. You get to where you walk out of iniquity. Denn er erinnert euch, er wird sagen, verschwindet ihr. Genau. It's because you use my name does not make nur weil ihr meinen Namen benutzt, weil ihr meinen Namen auf dem T-Shirt habt, that's not the meaning. That it's not the meaning that I'm the one that asked you to do it. Heißt nicht, dass ich derjenige bin, der euch beauftragt hat, das zu tun. You see, we want to use it to promote Jesus. Wir wollen das tun, um Jesus zu fördern. He says his desire for you. Does he want aber you to will do er das? Du das tust. Remember, you know when David wanted to build a house for God. Erinnert euch, als David ein Haus für Gott bauen wollte. He said, no, don't build it. Gott hat gesagt, nein, bau es nicht. He said, your son will do that. Dein Sohn wird das für dich tun. What he wants you to do. Was er von dir will. Is what your focus should be. Darauf sollte dein Fokus liegen. Is what you are to desire. Das sollst du dir wünschen. It's not. You see, the things might be beautiful. Vielleicht sehen die Dinge schön aus. You might even want it to use it, to use it, to use it. You know, we want the process of making it beautiful. We say we want to promote God. Oder im Prozess, in dem wir es halt aufbauen. Wir sagen, wir wollen Gott damit fördern, wir wollen Gott damit erhöhen. Example of it. We will go there because for some time now we have not been there. Matthew 16. Matthäus 16. Matthew 16. Please submit everything to him. Bitte übergibt Jesus Christus alles. Submit things to him. Er übergibt ihn Dinge. Celebration can be beautiful. Eine Feier kann etwas Schönes sein. That is that what he wants you to do Aber now? Was ist das, was er von dir jetzt will? Is that what he wants from you? Es ist das, was er von dir will. Don't allow the flesh to win. Lass nicht zu, dass das Fleisch gewinnt. Allow Jesus to always win. Lass zu, dass Jesus in jeder Entscheidung gewinnt. You see, the devil, Satan, we always want to win. Teufel will gewinnen. You see, to worship Satan is not even that you want just half idol and bow down. Jesus, dem Teufel zu dienen, das tust du nicht, indem du eine Statue anbetest und Kerzen um dich herum hast. Through your desire, he can steal, can kill, er kann auch durch deine Wünsche töten, stehlen und zerstören. You see, through your desire, you see, can do his job perfectly. Er kann durch deine Wünsche sein Werk vollbringen. People celebrating marriage and you see the next month or 2 months or 3 months later. Leute feiern ihre Hochzeit und nach ein paar Monaten gibt es eine Trennung. Allow him to direct you. Lass zu, dass er dich leitet. It might even want to promote him. Vielleicht soll es ihn ja verherrlichen. It's not everything, you know, people. Matthew 16. Matthäus 16. From verse 13. Vers 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" You see, who do people say I am? Wen halten Sie mich? Was sagen Sie über mich? Let's see, you will not reach out, okay. Because I want us to finish it today. This desire of a thing. And they said, "Some say that thou art John the Baptist. You see, some Elias and others, Jeremiah, or one of the prophets." Even today, it's still going on. Selbst heute ist das noch so. Ask the Muslim. Frag den Muslimen. Er ist ein guter Mann, Jesus. Or we say he's a prophet. Oder Jesus ist ein Prophet. One of the prophets. Er war einer der Propheten. They say so many things. Sie sagen so viele Sachen über ihn. Then in 15, he said unto them. Because they can say something, but what do you say? Denn sie können etwas über Jesus sagen. Was sagst du über Jesus? You see, what they say. They can say whatever they want to say, but what about you? Sie können sagen, was sie wollen über Jesus. You see, what are you going to say about Jesus? Aber was sagst du über Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus in deinem Leben? Ist er alles für dich? Ist er dein Herr und dein persönlicher Retter? Is he God? Ist er dein Gott? Is he the Son of God? Ist er der Sohn Gottes? He said unto them, "But whom say ye that I am? Because I've heard of others. But what about you?" Denn ich habe von anderen gehört, aber was mit dir? And that's how people are going to ask, "Who are you?" Wenn Leute dich auch fragen, wer bist du? You know, when they see you, they don't even, because they cannot see your spirit. Sie können deinen Geist nicht sehen, deswegen können sie dich nicht genau zuordnen. And Simon Peter answered and said, "Thou art Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee." You see, blessed. Gesegnet. You see why somebody is blessed? Sieh, weshalb jemand gesegnet ist. Because of revelation. In Offenbarung. It's not because you have enough money. Nicht, weil du genug Geld hast. You see, you know, when somebody speaks the truth. Wenn jemand die Wahrheit spricht. When somebody hold the word of God. Wenn jemand Gottes Wort festhält. You see it as blessing. Wir sehen es sich als Segen an. It's only when there is money. Nur wenn es Geld gibt. Dann Segen. You see, Jesus called revelation blessing. Jesus nennt hier diese Offenbarung ein Segen. He said, "Blessed art thou." Gesegnet bist du. You see how his ways are so far away from our ways. Wie groß dieser Unterschied von seinen Wegen zu unseren Wegen. You see, our thought is thought and our thought. Unsere Gedanken. You see what he called blessing. Das, was er hier Segen nennt. The world, die Welt wird sagen, es ist einfach nichtig. They will not even understand where you are going, where you are coming from. Verstehen, wovon du redest. Now, this man is blessed. Der ist gesegnet. That a slave to be blessed than the Sklave ist gesegnet. Than the king. Gesegnet als ein König. And he said, flesh and blood. Flesh and blood have not revealed it unto thee. You know, flesh and blood. Fleisch und Blut. You see, your desire is it of flesh and blood. Deine Wünsche sind sie von Fleisch und Blut. You know, there is a flesh and blood desire. Es gibt Wünsche von Fleisch und Blut. I can remember a lot of things that I desire. Ich kann mich an viele Dinge erinnern, die ich mir gewünscht habe früher. So viele. But today. Aber heute. That's not different. Das ist alles anders. I don't thank God that I didn't even have it. Ich danke Gott dafür, dass es nicht angekommen ist. Because we are evil. Und sie waren bösartig. Without Jesus, you will desire evil. Ohne Jesus wirst du das Böse dir wünschen. But my Father, which is in heaven. There's revelation in There is no revelation in flesh and blood. Es gibt keine Offenbarung in Fleisch und Blut. This is only in the spirit that there is revelation. Nur im Geist gibt es Offenbarung. Revelation come with responsibility. Offenbarung kommt mit Verantwortung. Vers 19. And if let us read 18 before 19. He said, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. You see his desire. Is it seine Wünsche? I will build my church. Ich werde That's meine my Kirche desire. Auf dir bauen. To build my church on this rock. Diese Kirche auf dir bauen. Das ist sein Wunsch. He have desire for you er hat Wünsche me. Für dich und mich. Let us accept only his desire. Lass uns einfach nur seine Wünsche akzeptieren. And the gates of hell shall not prevail against it. You see, why your desire is not cannot even work if it's not off from Ihr seht, weshalb eure Wünsche nicht mal funktionieren können oder standhaft bleiben können, you wenn sie nicht von ihm sind. It's only his desire that can work. Nur seine Wünsche können funktionieren und sind sind unantastbar für den you Teufel. You know, we desire things and because we cannot get it, we say the word of God is not working. Wir wünschen uns Sachen und wenn wir sie nicht bekommen, sagen wir, Gottes Wort funktioniert nicht. You see, because the gate of hell, we prevail it. Because that your desire belong to hell. Denn die Pforten des Totenreiches werden diesen Wunsch überwältigen, weil dieser Wunsch zum Totenreich gehört. You see, if your desire is from him, from Wenn God, dein Wunsch von Gott ist, no gate of hell can stop it dann kann keine Pforte des Totenreiches diesen Wunsch überwältigen. Praise the Lord. Halleluja. You see, your the desire. Der Wunsch. The gate of hell shall not prevail against it, if it is from him. Wenn es von ihm ist. And I will give thee, verse 19, give unto thee have the keys of the kingdom of heaven. You see, there's a responsibility here. Es gibt eine Verantwortung hier. You see, I will give unto you. Ich werde dir etwas geben. And we have the keys today. Wir haben die Schlüssel heute. We have the keys today. Wir haben die Schlüssel. Of the kingdom of Königreich heaven. Gottes. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. It's what you allow that come to pass. Das, was du zulässt, das wird auch passieren. You can't stop things, you can't change things. Du kannst Dinge aufhalten. Revelation come with responsibility. Offenbarung kommt mit Verantwortung. God no longer binds things for you. Gott bindet keine Dinge mehr für dich. He said, whatever you bind, Greg, was immer du bindest, you now bind Satan. Du bindest den Teufel. You see, you bind problem. Du bindest Probleme. You see, it's not God's responsibility to do that for you. Gottes Verantwortung. You see, here Jesus did not say, I will keep on doing it for you. Jesus hat nicht gesagt, ich werde es weiterhin für dich tun. But God will bind it. He said, Gott wird es binden. Whatever you, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, which we already have today as children of God. Diese Schlüssel haben wir als Kinder Gottes. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be loosed in heaven. There is nothing remaining with God any longer. Nichts ist mehr in Gottes Händen. We know in Genesis, you see, Genesis 1:26, when he said, you see, let us make man in our own image and let us give them dominion. You see, and here Jesus is saying just the same thing again. Ich sage hier das Gleiche, was Gott in 1. Mose gesagt hat. He says, you see, he says that for children of God, für Kinder Gottes, that you have power to lose Kraft, and to zu binden und zu lösen. That is not, you see, but it must be the desire of God. Aber es muss der Wunsch von Gott sein. Es muss sein Wille für dich sein. The question is, what you desire, is that what he wants for you? Die Frage ist, das, was du dir wünschst, ist es das, was er für dich will? And you can operate here and there. Du kannst hier und dort handeln. Two places. Zwei Orten. Bind and loose. You see, bind here and loose there. You see, and loose here. You see, two places. In zwei Orten. Du kannst hier binden und da lösen oder umgekehrt. And you can be at the two places at the same time. Du kannst bei an beiden Orten zur gleichen Zeit sein. Remember where we were last week. You see, we were there on Sunday, and that is Elijah. You see, the Syria army. Wir haben uns das am Sonntag angeguckt mit Elijah und der syrischen Armee. You see the Syria army. Okay, we were not there. We were in the other side. Okay, the Elijah and the Syria army. You see, the Syria army, we are there. Die syrische Armee war da. You see, but because Elijah know that he is not just of here alone. Aber Elijah weiß, er ist nicht nur von hier, von dem physischen. He's not just. I'm not just of here alone. Ich bin nicht nur von hier. I have power. Ich habe dort Kraft. Just like here, you see, you have to remind yourself. Du musst dich daran erinnern. Erinnere dich ständig daran. That you are not just here for here alone. It's not here that. Im physischen präsent. And that's why when things are happening, it doesn't move you. See, wenn Dinge passieren, bewegt dich why? Das nicht. Why? Because you have the power. You have the heavenly power. Du hast die himmlische Kraft. You can operate in the heavenly world. Du kannst in der himmlischen Welt handeln, in the spiritual world, der geistlichen Welt handeln. You can be here and there. Du kannst dort und if hier sein, the same time, selbst zur gleichen Zeit. That's why when problem is around you, wenn Probleme um dich herum you sind, rejoice, du freust dich. You rejoice, though the problem is around obwohl you. Das Problem um dich herum ist, du freust because dich. Because you are never out of that of that Jesus. Denn du bist nicht raus aus dem Königreich, du bist immer im Königreich. Who understands? You see, you are always in the kingdom of heaven. Du bist immer im Königreich des Himmels. You see, the kingdom of earth, you see, come up. You see, three. Let me write something here. Heaven, and earth. Himmel und Erde. You see, heaven, and earth. Himmel und Erde. This is a place. Das ist ein Ort. And this is who we are. Und das sind wir. Who we are. And here is earth. Das ist die Erde. You see, here is a place. You know, the Bible said heaven and earth is going to pass away. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vorübergehen. It did not say only earth is going to pass away. Nicht nur die Erde wird vorübergehen, sondern auch der Himmel. Be able to go get there today. Praise the Lord. Hallelujah. Heaven and earth. Himmel und Erde werden vorübergehen. Definitely is not where God is. Das heißt, es ist nicht da, wo Gott ist. Amen. enough revelation today. Wir haben genug Offenbarung hier. We have enough revelation. Wir haben genug Offenbarungen. We believe and we speak. Wir glauben und wir sprechen, dass er Christus ist. Das ist seine Offenbarung. For you to believe that he zu glauben, is. Dass er ist. That he is Christ, dass er Christus the ist, of the living der God. Sohn des lebendigen Gottes. Ah. It's a revelation. Das ist seine Offenbarung. You see, we believe and we speak. He is God. Wir glauben und sprechen, dass er Gott ist. You see, it's a revelation. Das ist eine Offenbarung. That he died because of me, dass er wegen mir gestorben ist, ist eine Offenbarung. You see, people is not, we say, Leute werden, es gibt Leute, die das nicht glauben. Because they cannot see. Weil sie es nicht sehen können. Remember, Peter said, we have more a sure word. Erinnere dich, dass Petrus gesagt hat, dass wir haben ein sicheres Wort. You see, the written word das geschriebene Wort von Christus. In Vers 20, let me go forward. Vers 20. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Don't tell anybody I'm Jesus. Sag niemandem, dass ich Jesus bin. Because I am Jesus the Christ, because they know of him. They sie wissen, of him, sie haben schon mal von ihm gehört, dass er kommt. And now, instead of Jesus, to say, go and tell the world that I am Jesus the Christ. Statt dass Jesus sagt, geh und erzähl es überall herum. He's telling his disciple, don't tell them. Sag seinen Jüngern, sag es ihnen nicht, that I am Jesus dass the ich Christ. Jesus Christus bin. You know, when there's something happened, we just... Wenn etwas passiert, wollen wir es jedem erzählen. You know, because... I don't want to camp here. Don't tell anybody. Sag es niemandem. That is the same Jesus that used miracle to draw people. Es ist der gleiche Jesus, der Wunder genutzt hat, um Leute zu sich zu ziehen. But here he said, don't tell anybody that I am Jesus the Christ. Und hier sagt er, sagt niemandem, dass ich Jesus der Christus bin. So that they will not follow me. Damit sie mir nicht nachfolgen. Or what? Why? Oder weshalb? Why? It's not flesh and blood. Es ist nicht Fleisch und Blut. Without faith, no man. Denn ohne Glauben kann niemand dem Herrn gefallen. Miracle. You see, people want. There are things people want. Es gibt Dinge, die Leute wollen im They don't want God in Gottes Haus. Sie wollen nicht Gott. Let me leave them. That should be postponed. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again from the third day. You see, he now is telling them what is going to happen to him. Erzählt ihm, was ihm passieren wird. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. It's good what Peter said. Es war gut, was Petrus gesagt hat. You know, that is what we see as good today. Das ist das, was wir als gut sehen. It will not happen to you. Es wird dir nicht passieren. But some for that's something. You see, we want to celebrate whatever. Wir wollen etwas feiern. You see, it might even be good. There's nothing wrong in celebration. Es ist gut, es ist nicht schlecht, was especially zu feiern. When you not celebrate Jesus. So als wenn du Christus feierst. We have to call the first first. Das erste sollte immer noch das erste werden. We have to give time, God time. Wir sollten Gott Zeit geben. It's not that he doesn't want us to celebrate. Es ist nicht, dass Gott nicht will, dass wir feiern. You see, it doesn't want us to do what we want to do. Ich will, dass wir das tun, was wir tun müssen. Aber das haben, was wir haben möchten. You see, have his own time. Er hat seine eigene Zeit. Which is so different from our time. Er hat seine eigene Zeit, die anders ist als unsere Zeit. His ways, you see. Seine Wege. His method, his system. Seine Methoden, sein System. Peter here desire good things. Petrus hat sich hier gute Dinge gewünscht. But it is not God's desire. Was war nicht Gottes Wunsch? You see, he desired that Jesus will not die. Er hat sich gewünscht, dass Jesus nicht stirbt. You see, I rejected Jesus. Ich verweigere das für Jesus Namen. Ich verweigere das für dich. You will be with us forever. Du wirst für immer bei uns sein. Du wirst nicht sterben. But look at verse 23. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou sufferest not the things that be of God, but those that be of men. You see, what Peter said was good. Was Petrus gesagt hat, war gut. But Jesus said it's not from God. Aber Jesus sagt, es ist nicht von Gott. From Satan. Es ist vom Teufel. It's something good coming from Satan. Was Gutes kommt vom Teufel. You understand what I'm saying? You see, what Peter said was good. Was Petrus gesagt hat, war gut im Natürlichen. You see, natural, you will Natürlichen, not die. Du wirst nicht sterben. You see, but here Jesus said, what you are speaking is not of God. Aber hier sagt God Jesus zu ihm, das, was du sagst, ist zwar gut, aber es ist nicht von Gott. You see, your desire is not from God, but though is good. Dein Wunsch ist nicht von Gott. Er hat, ist zwar gut, aber ist nicht von Gott. I want to do it, but it's not from God. It's not from God, but it's not bad. Ich will es tun. Not bad. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht von Gott. You see, something good coming from Satan. Was Gutes kommt vom Teufel. And that's why people don't even agree today that gift comes from Satan. Deswegen, viele Leute sagen, stimmen nicht zu, wenn man sagt, dass es Geschenke gibt, die vom Teufel kommen. I don't want to go. We go there later. Praise the Lord. Halleluja. You see, it is not the money involved. Es ist nicht das Geld. You know, if you want to say anything in this world, wenn wir etwas auf dieser Welt sagen wollen, vielleicht eine Feier oder sonstiges, we think of, you see, people will say, okay, are you ready for the money? Do you have the money? Wir werden uns fragen, habt ihr das Geld? Habt ihr genug Geld? See, aber das ist weltlich. He is a great provider. Er ist ein großer Versorger. If you want to do it tomorrow, you do wenn it. Er will, dass du es morgen tust, wirst du es morgen tun. He's a er great versorgt. Provider. Er ist ein großer Versorger. Amen. And where he leads, we know that where he leads, he provides. Und dort, wo er hinführt, dort versorgt er. He even provides before he leads you. Er versorgt dich auch schon, bevor er dich führt. Do you know, do you understand that? He provides before he even leads you. Er versorgt, bevor er dich geführt hat. If we want to see that, let us let's go there. Let's go to First King, where we were on Sunday. Erster König. We are there. First King 17. Erster König 17. Erster König 17. Vers 4. Look at it. He said, and it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the raven to feed thee there. He said, I have. It is not I am going to command the raven. He said, I have. So he's not telling. You see, Elijah, that I have commanded the raven. I have done it already. Gott sagt jetzt zu Elijah, ich habe es schon getan. Ich habe den Raben schon befohlen, dich zu versorgen. He provides before er versorgt, he even leads you. Bevor er dich führt. And in verse 9. Vers 9. Verse 9. Arise, get thee to Zarephath, which belong to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Who understand what I'm saying? You see, I have. Ich habe. You see, you are, before he even speak to you, vorher the provision you have made it. Ist die Versorgung schon da? You know when he created, before he created Adam and Eve. Vorher Adam und Eva. You see, he first of all made the provision. Er hat erstmal die Versorgung gebracht. We always still think that the provision is future. Wir denken, die Versorgung liegt in der Zukunft. He said, I have commanded the widow woman. I have done it. Ich habe es schon getan. You see, and if you read it forward, Verse 10. So as he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. As she was going to fetch it, you see, then Elijah first of all talked about the little one. Elijah hat erstmal über das Kleine gesprochen. That did not move the woman to say anything. Das hat die Frau nicht dazu bewegt, etwas zu sagen. You say, okay, it's only asking of water. Er fragt nur nach was zu trinken. Maybe the water should be enough for all of us. Das Wasser wird für uns alle noch reichen. You see, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. But God said, I have commanded the woman, you see, to sustain this. I have done something with the woman. I've told the woman to do something. And look at verse 12. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. You see, and this is the woman that God said I have commanded to sustain thee. Das ist die Frau, von der Gott spricht, dass ich habe sie geboten, dass sie dir Nahrung, dass sie dich mit Nahrung versorgt. You see, what she is saying, it does not mean. It did not look as if God had even done anything. Aber das, was diese Frau gerade sagt, hört sich nicht so an, als ob sie genug hat, um Elia, sich selbst und ihren Sohn damit zu versorgen. You see what she's saying? It's as if there's nothing that has happened at all. Es ist so, als ob nichts passiert ist. And that's how things speak to us today. Und so sprechen auch Dinge zu uns. Dein Konto, wird zu dir sprechen, da ist nichts. Da ist nichts passiert. You see? Your job, whatever. Deine Arbeit, was auch immer es ist. You know, when we pray, wir beten, wir Gott glauben. We don't think that anything has happened. Glauben wir nicht, dass was passiert ist. Somebody must be lying. Aber hier is muss irgendjemand lügen. Entweder lügt Gott oder diese Frau lügt. It is as if the Lord has done nothing. Es ist so, als ob der Herr nichts getan hat. That he has even said anything to this woman. Und, dass er, the reply this woman is giving. Und so scheint es, wenn man sich die Antwort dieser Frau anguckt. He said, did not say, yes, it's true. It's true. God just told me that you are coming, that I should give you. Sie hat nicht gesagt, ja, toll, dass du hier bist. Gott hat mir gesagt, dass du kommen wirst. Ich warte schon auf dich. Das Essen ist schon auf dem Herd. Mach's dir gemütlich. Ich komme jetzt mit dem Essen. That's why it is not what it look like. Deswegen, es geht nicht um das, wonach es aussieht. It is not what you hear. Es ist nicht das, was du hörst. It is not what you feel, was the pain. Du fühlst, der Schmerz. It is not what you see, what is outside there. Was da draußen ist. Your body must be speaking like dein Körper this spricht vielleicht wie diese and Frau. God was said, I have healed you. Aber Gottes Wort sagt, ich habe dich geheilt. Praise the Lord. Halleluja. You see, things might not even outside. You see, he might even be speaking evil. Vielleicht spricht diese Person sogar bösartig. See, this woman was speaking was not of God, was evil. Das, was diese Frau gesprochen hat, war nicht von Gottes Verbesserung. Was akzeptierst du nicht? What matter is you, what you accept. Was zählt ist, was du akzeptierst. Not what is coming from there. Nicht, was von dort kommt. It is not what they say. Es geht nicht um das, was sie sagen. But what the word says. Was das Wort sagt. You see your chef, your place of work. Dein Vorgesetzter. So many things. Der sagt dir so viele Dinge. You don't allow it to bother you. Aber du lässt nicht zu, dass sich das irgendwie nervt. Oder selbst deine Mitarbeiter. The word of God is under control. Gottes Wort ist in Kontrolle von diesen Dingen. Mach dir keine Sorgen. Lass nicht zu, dass sich das bewegt. Nur weil sie so sprechen, heißt nicht, dass etwas noch nicht funktioniert hat in ihrem Leben. Because God said that I have commanded the widow woman. Gott hat gesagt, ich habe. The widow woman, I have not. It's not as if the widow woman have received anything. Ich habe dieser Witwe geboten, dass sie dich dort mit Nahrung versorgt. Auch wenn es nicht so aussieht, als ob sie irgendwas von Gott gehört hätte. Your account, your body. Dein Konto, your mind, dein Körper, deine Gedanken, feeling, deine Gefühle, what you hear, was du hörst. Don't allow them to discourage you. Lass nicht zu, dass das dich entmutigt. Don't allow them to bring you down. Dass sich das runterzieht. Don't allow them to make you doubt the word of Lass nicht God. Zu, dass irgendetwas davon dafür sorgt, dass du Gottes Wort in Frage stellst oder daran zweifelst. He could have doubted God and said, maybe God did not even speak to this woman. Elijah hätte an Gott zweifeln können und sagen können, diese Frau, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist. Weshalb schickt er mich hier hin, wenn diese Frau nicht mal etwas davon weiß? Don't allow anything to discourage. Lass dich zu, dass dich irgendetwas entmutigt. Just like you see, he told Joshua. Genauso wie er es Joshua gesagt. Sei mutig. Don't be discouraged. Sei nicht entmutigt. You see, because that the Satan's plan is to discourage you. Denn der Wille des Teufels ist, dich zu entmutigen, dass du am Boden bist. And Elijah in verse 13. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said. But make me therefore a little cake first, and bring it unto me. You see, the woman said, I'm going to make the food. But he said, you go and do make the food. Go and prepare it. Elijah hat gesagt, geh und mach das Essen. Bereite es so vor, wie du gesagt hast. Aber lass mich davon zuerst essen. Ich muss erstmal satt werden, bevor du und dein Sohn davon isst. And bring it unto me. And after make for thee and for your son. Because Elijah believed that food will never finish. The flour, the oil will never finish. Elijah hat geglaubt, dass dieses Mehl, dass das Öl nicht ausgehen wird. Auch wenn es aussieht, als ob es nur für zwei Leute noch reicht. You see, the pastor, you said, this woman says, can only feed two. Die Frau hat gesagt, es reicht nur noch für zwei. Und Elijah bittet sie, dass es für drei reicht. He said, fear not. Believe the word of God. Fürchte dich nicht. Glaube an Gottes Wort. But thus said the Lord God of Israel. He now goes. He now reminds. You see, he now bring in the word of God. Er bringt jetzt Gottes Wort rein. You see, this is the word of das God. Das ist Gottes Wort. He did not quote anybody. He just the word of God. The barrel of meal shall not waste, neither shall the crew of oil fail. Until the day, you see, they will never go empty. Sie werden niemals leer ausgehen. Sie werden niemals Mangel erleiden. You see, it will never go dry. Sie werden keinen Mangel erleiden. On Sunday, I said we should read 2 Chronicles. How many of you? Did you read it, please? Am Sonntag habe ich gesagt, wir sollen 2 Chroniken lesen. I said 2 Chronicles 15. So that you will see how Asa. Und wir sehen, wie König. Let us go there, so that Abato will help us to read it. Zweiter König. Ach so, Chronik. Second Chronik. Zweite Chronik. Please, if I say read, take time and read. And read, please. Wenn ich euch bitte zu lesen, dann lest die Sachen bitte auch. If you have read it now, maybe we will not even need to read it again. Hättet ihr es gelesen, dann müsst ihr jetzt nicht nochmal reingehen. Ich sehe, keiner hat es gelesen. Abato, can you help us to read 1 to 10? Zweite Chronik 9. 15, 1 to 10. 15, 1 bis 10. Der Geist Gottes kam auf Asaja, den Sohn Odes, und er ging hinaus, Asa, entgegen und sprach zu ihm: Hört mir zu, Asa, und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid, und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch auch verlassen. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt und ohne Gesetz. Als aber in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israel, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Und in jenen Zeiten hatten die, welche aus und einigen, keinen Frieden, sondern es kamen große Schrecken über alle Bewohner der Länder. Und ein Volk stieß mit dem anderen zusammen und eine Stadt mit der anderen, denn Gott erschreckte sie durch allerlei Drangsal. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht senken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Als nun Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Oded hörte, fasste er Mut und er schaffte die Gräuel hinweg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Bergland von Ephraim erobert hatte. Und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon, eine große Zahl von Leuten lief auf Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat, im 15. Jahr der Regierung Assas. Praise the Lord. Halleluja. You can see that here Asa came to the Lord and started seeking the Lord. Asa kam zu dem Herrn und fing an, nach ihm zu suchen. If we read it from one, let me quickly read a little bit and show you some few things there. And the Spirit of God came upon Azariah, the son of Obed, and he went out to meet Asa and said unto him, Hear me, Asa, and hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while you be with him. And if you seek him, he will find you. He will be found of you. But if you forsake him, he will forsake you. You see, God never moves. Gott bewegt sich nicht. He remains. You see, God, this is God. You see, we are the people moving. Wir sind die Leute, die sich auf und ab bewegen. Leute denken, Gott bewegt sich. Heute liebt er dich und morgen hasst er dich auf einmal. You see, we are the one moving. Aber wir sind diejenigen, die sich bewegen. Did verse 10 with all adversity. Be ye strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. And when Asa heard these words, you see, and he prophesied and the prophecy of Oded, the prophet, he took courage and put away his abominable idols. You see, somebody is repenting here. Somebody is repenting here. Jemand tut Buße. You see, somebody is repenting here. Jemand tut Buße hier. Nachdem er das Wort gehört hat, lass uns bitte Buße tun, wenn wir die Wahrheit gehört haben. Manchmal kennen wir die Wahrheit nicht. Aber anstatt, dass wir verärgert sind, lass uns lieber Buße tun, umkehren. Lass uns dem Wort folgen. Responsible for the message. Ein Bote, zum Beispiel deiner Geschwister, dein Pastor kann dir eine Predigt geben, eine Botschaft von Christus geben und er ist nicht dafür verantwortlich. Diese Botschaft kommt ja von Gott selbst. And he took courage and put away the, that's verse 8, Vers 8. Abominable idols out of all the land of Judah and Benjamin and out of the cities which he had taken from Mount Ephraim and renew the altar of the Lord that was before the porch of the Lord. And he gathered all Judah and Benjamin, you see, and now they now, you see, for they fell to him. And if you as we they now gathered them and now they now seek the Lord. Hat sie versammelt und jetzt haben sie nach Gott gesucht. In verse 12. Vers 12. And they enter into a covenant to seek the Lord. God of their father, with all their heart and with all their soul. Not just what part of it, with all. Nicht nur mit einem Teil davon, sondern mit ganzem Herzen. That whosoever would seek the Lord, God of Israel, should, that whosoever would not seek the Lord, God of Israel, should be put to death, whether small or great, whether man or woman, You see, anybody that will not see God, jeder, will be put to death. Der Gott nicht sucht, wird sterben. My God. And they swear unto the Lord, said, O Lord, with a loud voice, and with shouting, and with trumpet, and with cornets. John, can you help us to read 15 and 16? 15 und 16. Ganz Judäa Judah freute sich über den Eid. Denn sie hatten mit ihren ganzen Herzen geschworen und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Auch setzte der König Asa seine Mutter Macha ab, dass sie nicht mehr Gebieterin war, weil sie der Aschera ein Götzenbild gemacht hatte. Und Asa hieb das Götzenbild um und zerbrannte es und verbrannte es in Tagidon. And all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart and sought him with their whole desire. They sought the Lord with their desire. Sie haben den Herrn gesucht mit ihrem Wunsch. That is your desire is my desire. Dein Wunsch ist mein Wunsch. You see, once it's not from you, wenn es von dir ist, dann akzeptiere ich das nicht. You see, that's how to seek the Lord's desire. So suchen wir nach den Wünschen des Herrn. You see, whatever you desire is my desire. Was immer du dir wünschst, Herr, das ist das, was ich mir wünsche. Wenn es nicht von dir ist, dann akzeptiere ich das nicht. He said, they sought the Lord. They sought him with all the, with their all desire, and he was found of them. God was found of them. And the Lord gave them rest around about. You see, once you have God's desire, there is rest. Wenn du Gottes Wunsch hast, gibt es Ruhe. There is rest in God's desire. In Gottes Wunsch für you dich. You see, your own desire, deine your eigenen Wünsche, desire, there's no rest. Da gibt es keine Ruhe. Da gibt es keinen Frieden. Da gibt es keine Freude. It's always with worry. Ständig mit Sorgen. Du machst dir ständig Sorgen. It becomes stress. Es wird zum Stress. The desire, then in verse 16. And also concerning Masha, the mother of Asa, the king, he removed her from being queen because she had made an idol in a grove and Asa cut down her idol and stampled it and burned it at the brook Kidron. You know what it is today, what we have just read. Was das bedeutet, was wir gerade gelesen when haben? You choose God, it's like the other day I talked about John and Jenny. Wenn du dich für Gott entscheidest, ich habe das letzte Mal über Jean-Claude und Jenny gesprochen. Entscheidungen zu treffen und sich für Gott zu entscheiden. I will refuse to allow whatever is outside to dictate their choice. Und zu verweigern, dass irgendwas von da draußen ihre Entscheidung beeinflusst. You see, and you, God, sometimes we want to pray. To make things happen. Und schon beten wir dafür, dass Dinge passieren. When we keep on disobeying the word of Wenn wir aber Gottes Wort ständig missachten, then you wonder why things are not happening. Du wunderst dich, weshalb Dinge nicht passieren. When there's no change weshalb es keine Veränderung gibt in deinem Leben. Because you are not in the place God is. Und du bist nicht da, wo Gott dich haben will. You see where he wants you to be. Dort, wo du da sein sollst. You see, you remain in the place where he said no. Du bleibst da, wo er dich eben nicht haben will. It's like Elijah. Das ist wie Lia. You see, if you have remained with Ahab, wer bei König Ahab geblieben ist, hätte sich geweigert, zu diesem Bach zu gehen und zu dieser Witwe, there will be problem. Hätte es ein Problem für ihn gegeben. Because God did not send the man, the victory is not coming there. Denn der Sieg kommt nicht an diesen Ort, an dem du gerade bist. It is where you are to go there. Du solltest da hingehen. You see, he said he called down the mother's idol. Er hat die Götzenbilder seiner Mutter zerstört, den Stolz seiner Mutter. You see, your mother today might not that is just serving idol, worshiping it and bowing down. Betet deine Mutter nicht Götzen an, aber es gibt Götzen im Leben. Der Götzen des Stolzes. You see, the one that truly is Satan is stealing from the children, from her and from the children, and those that are even helping the children. Durch den der Teufel von den Kindern und von den Leuten, die mit den Kindern verbunden sogar stehen. Das ist eine Kettenreaktion. Wer auch immer den Kindern hilft, der Teufel ist da auch wieder im Spiel. Erst wenn du verstehst, wie das Königreich funktioniert, kannst du nichts dagegen tun. Du kannst nichts dagegen tun, um es zu verändern. Es ist schon geschrieben. Let us listen to the truth. Lass uns der Wahrheit zuhören. How long are we going to rebel against the word of God? Wie lange werden wir gegen Gottes Wort rebellieren? You like your life as it's still going. Gefällt dir dein Leben so, or wie es läuft? Or you like your mother's life as it's still going? Oder gefällt dir das Leben deiner you Mutter? See, you love yourself. That is why you don't want to submit to God. You don't even love that your mother that you say you love. Du liebst deine Mutter nicht, du sagst zu lieben, weil wenn du sie wirklich lieben würdest, dann würdest du dich Gott untergeben und sagen, see, ich tue das, was Gott mir befiehlt. See, really love her, wenn du sie wirklich liebst, wirst du nicht mit ihr kooperieren, damit sie weiterhin ihren Götzen des Stolzes anbeten kann. That occupy her. Der that is just there, keep on there, still there. Der da ist. And that the children, you see, this one is walking, and nothing is going well, nothing is please. It's not that the amount you are receiving that is not big enough. Es geht nicht um, dass man nicht genug Geld verdient oder nicht den richtigen Job hat. Dass wenn man eine Million am Tag verdient, der Teufel hat genug Probleme, die er bringen kann, damit dieses Geld verschwindet. Erst wenn du dich Gott hingibst und dich zuhörst. Dieser Mann hat sich hat seiner Mutter nicht zugehört. With the mother. Er hat nicht mit ihr kooperiert. You know, we believe we so much love our mother. We don't love our mother. We love ourselves. Wir glauben, dass wir unsere Mütter so sehr lieben, aber wir lieben nicht unsere Mütter see, uns selbst. They might be blind. Denn vielleicht sind sie blind. You are not blind. Aber du bist nicht blind. You know the truth. Du kennst die Wahrheit. Du hast die Wahrheit gehört. You see, you are to help them that their eyes be open. Du sollst ihnen helfen, damit ihre Augen geöffnet werden zur Wahrheit. You are afraid of persecution. Du hast Angst vor Verfolgung. Vier Dinge, wovor wir Angst haben. If you are afraid of persecution, you can never follow Christ. Wenn du Angst hast vor Verfolgung, kannst du Gott niemals folgen. Because all those who live godly in Christ Jesus. Denn alle, die göttlich leben in Christus Jesus, must suffer persecution. Werden Verfolgung erleiden. It's a must. Das ist ein Muss. Except if you don't live like es sei denn, du lebst nicht wie Christus. He received a lot of criticism. Er hat viel Kritik einstecken müssen. Aber ich danke Gott, dass er mir die Kraft gegeben hat, standhaft zu bleiben. Vielleicht kommt Kritik. Aber Gottes Wort schiebt alles beiseite. Just bring everything, just wipe it out. Und wisch das weg. They wipe all art away from me. Und wisch alles weg von mir. Choose God. Entscheide dich für Gott. Choose God. Entscheide dich für Gott. Help your mom to choose God. Hilf deinen Eltern, hilf deiner Mutter, your daddy to choose God. Sich für Gott zu entscheiden. The decision you are making is not only die Entscheidung, for you. Die du triffst, ist nicht nur für dich. If Asa will not, you see, will not listen to the mother. Hätte Asa nicht der Mutter gehorcht, then in verse, in chapter 16, wäre mit ihr im Ungehorsam gewesen. In the sixth and 30th year of the reign of Asa, Baasa, the king of Israel, came up against Judah and built Ramah to the intent that he might let none out of or come in to Asa, king of Judah. You see, here Asa have problem. 2. König 16, Vers 1. Hier ist der König Asa ein Problem. You see, for a long time he rested. There was rest for Asa. Es gab eine Zeit der Ruhe für ihn. And now there is problem. Aber jetzt gibt es wieder ein Problem. You see, and now if you read it from 1 to 12. Und du weiterliest von 1 bis 12. I just want us to quickly go through. And Asa brought out steel and gold out of the treasure of the house of the Lord and of the king's house and sent to Baasa, king of Syria, that dwell at Damascus, saying, there is a link between me and thee, as there was between my father and your father. You see, somebody wants to do something concerning, you see, natural relationship, flesh relationship. Jemand will etwas für eine fleischliche Beziehung tun. You see, your father and I'm my father. Dein Vater, you know, und mein do Vater. Things like that. Well, because we have family, we are family friends. Weil wir Familienfreunde sind, deswegen we tun wir Dinge. Because we are family friends. Wir tun Dinge nicht, weil wir Familienfreunde sind, sondern wegen Gottes Wort tun wir Dinge. I don't want to talk about my mistake. Praise the Lord. Halleluja. I've learned to get out of it. Ich habe gelernt, da rauszukommen. I have sent thee silver and gold. Go, break the leg with Baasa, king of Israel, that he might depart from me. You see, the king of Israel was against Asa, and Asa wanted them to go. Then he now went to a king, another king, and now told another king to not help him instead of going to God. Und dass er zu Gott gegangen ist, ist er zu einem anderen König gegangen, der ihm helfen sollte. You see, people always want reminder, always. Leute wollen ständig eine Erinnerung haben. You see, something happened, you are out of it, and now again something is happening. Why don't you go to how the victory was won years ago or days ago? And that's why those victories you don't allow to get out of your mind. Du darfst nicht zulassen, dass die vergangenen Zeugnisse aus deinem Kopf gehen, weil sonst wirst du ständig wieder neu nach Hilfe suchen, wo es keine Hilfe gibt. How did we receive the victory, the past victory? Wie haben wir die vergangenen Siege erlangt? And that the Lord has given us. Die der Herr it's the same way you are going to have the other victory. Hast du auch den anderen? And sometimes we somebody have to come and remind us. Wir müssen uns jemand daran erinnern. We don't forget about all the victory, just like Asa here. Vergessen einfach alles. He now went to somebody to not to seek help, and God was not pleased with him. Er ist dann zu jemandem gegangen, nach Hilfe zu suchen. He was not pleased with him. Und es hat Gott nicht gefallen. You see, how have you been doing everything, having your victory? Wie hast du diesen Sieg bekommen, die vergangenen Siege? You see, if you are planning for anything, wenn du etwas vorhast, you see, have you taken it to the Lord and allowed God to direct it? Der Herr dich leitet. Is it God that is saying you are to do it? Ist Gott, der sagt, dass du es tun sollst? Ist der Mensch? Is the pressure from parents? Oder der Druck der Eltern? From auntie, from oder von Tanten, von Onkeln? From friends. Von Freunden. You see the pride of this world. Der Stolz der Welt. And A way that seems right. Ein Weg, der richtig erscheint. He might look beautiful, he might look good. Sieht es gut aus. He might even bring you and your mom together, your father. Vielleicht sogar deine Eltern und dich zusammenbringen. But it is not God. Aber wenn es nicht Gott ist, it's a matter of time, ist eine Frage der Zeit, bis es wieder Trennung gibt. Let God be everything. Lass zu, dass Gott alles ist. You see, it's not what can bring God. Let us do everything that can bring us together again. Es geht schon um das zu tun, was uns wieder zusammenführt. It's only when there is God in relationship that the relationship remains. Wenn Gott in einer Beziehung ist, dann bleibt diese Beziehung. Any relationship that is not jede Beziehung, that the foundation is not Christ, dessen Fundament nicht Christus ist, wird irgendwann zugrunde gehen. Because we are light and the others they are darkness. Du bist das Licht, die anderen sind der Dunkelheit. Darkness and light can never work together. Dunkelheit und ich können nicht zusammenarbeiten. It might pretend to work together. Vielleicht wird es das vortäuschen, dass die zusammenarbeiten. And verse 7. Look at verse 7. Vers 7. And at that time, Hanani, the seer, came to Asa, king of Judah, and said unto him. You know, Asa got what he wanted. Also hat das bekommen, was er wollte. You can see the king that he went to seek help from was able to drive the king of Israel away from him. Der König, bei dem er nach Hilfe gesucht hat, er war in der Lage, den König von Israel zu verscheuchen, so wie er es wollte. You see, that you have victory does not mean it is from God. Aber nur weil du Sieg hast, heißt es nicht, dass es von Gott ist. You know what is working? We go, people just rejoice. Wenn Dinge funktionieren, freuen wir uns. You see, Asa got what he wanted. Asa hat das bekommen, was er wollte. There was that work. You see, look at verse 7. Vers 7. Another time, Hanani, the seer, came to Asa, king of Judah, and said unto him, because thou hast relied on the king of Syria, and not rely on the Lord, thy God. Therefore is the host of the king of Syria encamped out of your hand. Escape. Sorry. Bitte? Escape. Okay, let me read it again. Because thou hast relied on the king of Syria and not rely on the Lord, that God. Therefore is the host of the king of Syria escaped, thank you, out of your hand. We are not the Ethiopian and the Libyan. You see, the previous victory, that's what God is referring him to here. Die vergangenen Siegen, darauf verweist ihn Gott hier. You see, this problem with the Israel, this with problem the king of Israel. Mit dem König you see, Israel. The king, the one you were having before was even stronger. Das Problem, was du vorher hast, war sogar krasser, war sogar größer. You see, we are not the Ethiopians and the Libyans, a huge host and very many chariots and horsemen, yet because thou didst rely on the Lord, he delivered them into your hand. You see, then he delivered them into your hand. But now, just a little thing. You know something, sometimes we just think something is so little, we can handle it. Manchmal denken wir, etwas ist so klein, ich kann es auch ohne Gott. I don't need it. Ich brauche Gott nicht. If you are telling somebody, you have to let your God know, say, I need everything, I want to go to the toilet, God must know. I want to sleep, God must know. I want to wake up, God must know. Yes. Wenn du dann Leuten erzählst, dass ich diese Sache erstmal zu Gott bringen will, dann werden die Leute sagen, ja, wieso übertreibst du? Musst du jetzt bei Gott alles fragen? Gott, soll ich meine Zähne putzen? Gott, soll ich keine Ahnung was machen? Aber ja, ich soll Gott über alles fragen, denn dein Mundgeruch kann auch dämonisch sein. Anything can handle you. You see, in the flesh. Flesh, in the flesh, Satan is bigger than that. Satan is bigger than the flesh. It's greater. Größer als das Fleisch. Hm. The Ethiopians, you see, when he was having bigger problem, he came to God. He see God. And now small problem. I don't need to see God. Als er ein großes Problem hatte, ist er zu Gott gegangen. Aber jetzt bei dem kleineren sagt er, ich muss es selbst tun. Und Menschen tun das heute. You know, when people are giving testimony, this is just so little. People just say, that is that testimony. Oder wenn Leute ein Zeugnis geben und die anderen sich denken, dafür gibst du ein Zeugnis, so eine kleine, das ist doch nichts. Aber wenn es für dich kein Zeugnis bedeutet, bedeutet es für diese andere Person ein Zeugnis. And this is what God is reminding him now. Und daran erinnert uns Gott. The bigger problem you brought, and now this small one. You rely, you depend on flesh. Du verlässt dich auf das Fleisch. Then verse 9, for the eye of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. The Lord is looking for people to flow through. Der Herr sucht nach Menschen, durch die somebody that to surrender fully. Jemand, der sich vollkommen hingibt. That don't need a reminder, you see, that you don't read any until you preach, they will never know that it's time to even remember God at all. Und es gibt Leute, die erst, wenn du predigst, sich erst dann wieder daran erinnern, dass es Gott gibt und dass man ihn eigentlich fragen sollte. They don't know what is repentant until sie wissen nicht, was Buße bedeutet, erst wenn sie das Wort wieder dazu hören. They don't know what is sowing until sie wissen nicht, was sehen bedeutet, erst wenn sie wieder das Wort hören, erinnert werden. It's as if you wake them from sleep. Dann ist es so, als ob du sie gerade aufgeweckt hast vom Schlaf. Genauso wie König Asa. Then he said, the eyes of the Lord is looking for somebody that can submit to him. That nothing is, the word is enough. Speak the word is enough for me. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. No peace, this time wars. Es wird kein Frieden mehr geben, sondern nur Kriege. Then Asa was wroth with the seer. You see, Asa was wroth with the seer. Asa wurde zornig über den Seher. He was angry with the seer. Somebody that brought the message. Über die Person, die ihm diese Botschaft gebracht it's hat. It's like somebody can be angry with me for this message. Wie jemand auf mich wütend sein kann, weil ich ihm die Botschaft gebe. You see, for what God sent through, you see, what God sent me to preach. You see, people are angry. But that will not prevent me from preaching the truth. Aber nur weil Leute auf mich sauer sind, wegen dem, was ich sage, dem, was ich ihnen weiterleite von Christus, wird mich das nicht aufhalten, die Wahrheit weiterhin zu sprechen. Then as I was wrought with the seer, I put him in prison house. Hat ihn ins Gefängnis geschmissen, weil ihm die Wahrheit gesagt hat. Somebody that brought the message of God. Jemand, der die Botschaft von Gott ihm gegeben hat. I said, why did you do that? Deshalb hast du es getan. Instead of to repent, he put that man in prison. Anstatt Buße zu tun, sagen, du hast recht, das stimmt, was du mir hier sagst, tut er diese Person schmeißt diese Person ins Gefängnis. For he was in a rage with him because of this, and Asa oppressed some of the people the same time. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I thought we would even finish it, but I still have. Asa got what he wanted. Aber Asa hat das bekommen, was er wollte. And that was, you see, did not please God. Aber es hat Gott nicht gefallen. And there was war. Und es gab Krieg. And in verse 12, and Asa in the thirty and nine years of his reign was diseased in his feet, until his disease was exceedingly great. Yet in his disease was he sought not to the Lord, but to the physicians. You see, that is not starting, is to end it. Es geht nicht um den Anfang, sondern das Ende. Allah can start, but viele können many mit Gott can anfangen, aber God. Viele Leute können mit Gott das zu Ende bringen. You see, we talk about Asa, that even look at the mother's face. Wir haben am Anfang gelesen, dass er einfach Gott befolgt hat und noch nicht mal die Mutter geachtet hat in dem Sinne. But if you read it, there's a place that even then Aber er hing an etwas, was falsch war. Then it was the dark place. You see, people always, there's always reserve. This for God, the other one. Es gibt immer etwas, was man sich sozusagen they don't leave it, zur Seite schiebt und noch nicht Gott übergeben will. You see, it can handle my sicknesses, can handle this, can handle, but the other side, I'm the one that is in control. Krankheiten und Finanzen kann er vielleicht haben, aber andere Dinge, Beziehungen, das habe ich für mich selbst. Das regle ich selber noch. You see, Asa was always like that. You see. Und König Asa war ständig so. He was like that, and at the end, he could not make it. Und am Ende konnte er es nicht mehr schaffen. Er hat versagt. You see, until you submit fully. Erst wenn du dich vollkommen Gott hingibst, das ist eine Frage der Zeit. Du wirst versagen. Praise the Lord. Halleluja. Please do what please the Lord. Bitte tu das, was dem Herrn gefällt. Johannes 8. We're so close. I'm sure we'll finish it next time. We'll go on Sunday. John 8. Johannes 8. The desire of God for us. Gottes Wunsch für uns. Johannes 8. John 8, 29. Johannes 8, 29. He said, and he that sent me is with me. The Father hath not left me alone. I'm not alone. Ich bin nicht alleine. Please say it, I'm not alone. Ich bin nicht alleine. Say it again, sag I'm not alone. Ich bin nicht alleine. Say it again, sag I'm not alone. Ich bin nicht alleine. For I do always those things that please him. What do you do? Do you do was only what please him? Tust du nur das, was ihm gefällt? Or you want to do what please you? Und tust du das, was dir gefällt, was den Menschen gefällt? Are you see whatever you are planning to do? Was immer du vorhast. Is it to please you? Ist es um dir zu gefallen? You see, it's just is it to please you or to please the people? Ist es um dir zu gefallen? Ist es um den Menschen zu gefallen? To please the auntie, the uncle. Um Tanten und Onkeln zu gefallen. He said, I do always those things that please him, which means I never do anything that does not please him. Ich tue ständig das, was ihm gefällt. Das heißt, ich tue nie das, was mir selbst oder anderen gefällt. And that is who we are to be. Und das sind wir, das sollten wir sein. Is our example. Denn Jesus ist unser Vorbild. He wants us to follow him. Er will, dass wir ihm folgen. And that is how we are going to get his own results. Und so werden wir auch seine Ergebnisse haben. He have his result. Er hat seine Ergebnisse. And Satan have his own result. Der Teufel hat auch seine Ergebnisse. This was waste. This was thought. This was desire. You all have results. Diese weltlichen Wünsche haben Ergebnisse. They might be good. Vielleicht sieht es gut aus. In the natural, im natürlichen. You see, Asa's victory was good in the natural, but dieser there was Sieg von Asa sah gut aus. In the natural, it was good. Im natürlichen war es gut. And he even rejoiced, und er hat sich sogar gefreut, weil er gewonnen hat. What he wanted. Er hat das bekommen, was er wollte. But wait until aber warte. The Lord. You see, wait upon the Lord. Wart auf den because Herrn. Satan knows if you are not even obeying the Lord. Denn der Teufel God. Weiß, ob du Gottes Wort befolgst oder nicht. He knows when you are in his own territory. Er weiß, wenn du dich in seinem and he will Bereich surely findest. Do his own job. Und er wird sein Werk vollbringen. God may not even punish you. He doesn't punish anybody today. Gott bestraft niemanden. But remember, whoever you submit to. Aber wem auch immer du dich hingibst. You see, whoever. Wem auch immer. We lead you, we guide you, we direct your life. Wie immer du dich führen lässt. We give you his result. Wird dir auch seine Ergebnisse schenken. Praise the Lord. Halleluja. Notice what please God and not what please man. Schau auf das, was Gott gefällt, nicht was den Menschen gefällt. I do what please my father. Ich tue das, was deinem Vater gefällt. And not what please man. Und nicht, was den Menschen gefällt. You see, what you are doing. Was du tust. Man-pleaser, they are everywhere today. Leute, die Menschen einfach gefallen wollen. Lieblinge der Menschen. Amen. Amen. We continue here next week. Nächste Woche geht's hier weiter. On Sunday, please. Because the time has come. I don't want to. Because I'll quickly speak with. I don't know if about.